Kundgabe 6370. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.10.1955. Liebe ist der Weg zum Wissen. Ich kann euch wohl ein großes Wissen erschließen, doch einstens wies euer Wille alles zurück, was von mir in Form von Liebekraft ausstrahlte und euch somit auch im Licht in der Erkenntnis stehen ließ. Freiwillig habt ihr es zurückgewiesen und freiwillig müsstet ihr es nun wieder anfordern. Und ihr werdet unbeschränkt empfangen. Wider euren Willen aber geht euch das Licht nicht zu, denn es ist unbestreitbar mit der Liebe verbunden. Seid ihr nun nicht in Liebe tätig, so kann auch mein Liebestrahl nicht euch berühren, und ihr bleibet unwiderruflich in der Finsternis, die ihr euch selbst geschaffen habt, die ihr selbst gewählt habt, wenngleich euch Licht in aller Fülle zustand. Ihr müsstet immer denken, dass ihr meine Geschöpfe seid und als Beweis dessen auch einen freien Willen habt, denn Freiheit im Denken, Wollen und Handeln ist ein Beweis eurer Göttlichkeit. Und solange diese Freiheit irgendwie noch bei euch beschnitten ist, befindet ihr euch nicht im Zustand göttlicher Wesen, sondern seid mangelhaft gestaltet. Und da aus mir nichts Unvollkommenes hervorgehen kann, ihr aber unzweifelhaft von mir erschaffene Wesen seid, muss diese Gestaltung zur Mangelhaftigkeit von euch selbst geschehen sein. Also müsstet ihr selbst euch auch wieder umgestalten zu der einstigen Vollkommenheit, um im Vollbesitz von Licht und Kraft schaffen und wirken zu können, wie es eure Bestimmung ist. Und so kann euch wohl das Wissen übermittelt werden, das der Wahrheit entspricht. Ihr werdet es aber nicht eher fassen können. Ihr werdet auch nicht eher annahmebereit sein, bis ihr im freien Willen das Umgestaltungswerk an euch verrichtet habt. Bis ihr wieder euch zur Liebe gestaltet, in der ihr uranfänglich geschaffen worden seid. Dann steht ihr in vollster Erkenntnis. Dann werdet ihr recht denken und wollen. Und auch euer Handeln wird meinem Willen entsprechend sein, weil es von der Liebe bestimmt wird. Dann erkennt ihr auch mich als die ewige Liebe und ihr erkennet euch selbst, wozu ihr im Zustand der Unvollkommenheit nicht fähig seid. Und so ist es auch verständlich, dass der Mensch ständig über sich selbst und seinen Daseinszweck im Unklaren ist, wenn er nicht sogar einen Lebenszweck völlig abstreitet. Denn er ist dunklen Geistes. Er kann nichts fassen oder erkennen, solange er ohne Liebe dahingeht, solange kein Licht in ihm erstrahlen kann, weil er kein Feuer in sich entzündet hat. Der Verstand kann sich wohl ein Ersatzlicht schaffen. Aber es wird dieses Licht keine Leuchtkraft haben. Es wird vielmehr das Auge blenden, so dass es die Fähigkeit verliert, einen schwachen Dämmerschein zu erkennen und die Richtung einzuschlagen, die aus der Dunkelheit der Nacht hinausführt zum Licht des Tages. Wenn ihr Menschen es doch glauben wolltet, dass ihr ohne mich nichts vollbringen könnet, dass ich selbst die Liebe bin, dass ihr also ohne Liebe nicht einen Schritt weiterkommet im Erdenleben. Und eure Gedanken werden bald eine andere Richtung einschlagen. Euch wird manches nun verständlich sein und voller Überzeugung werdet ihr dann ein Wissen entgegennehmen können, das euch zuvor gänzlich unwahr erschien. Ihr könnet nur auf dem Wege der Liebe zur Weisheit gelangen und euch das ewige Leben erwerben. und ihr werdet dann auch verstehen können, warum ich sprach: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und warum ich auf Erden immer nur die Liebe predigte und auch selbst ausgelebt habe. Auch der Mensch, Jesus, konnte sich sein Wissen nur dadurch erwerben, dass er ein Liebeleben führte. Auch er konnte die völlige Vergöttlichung, die Verschmelzung mit der ewigen Liebe nur erreichen durch die Liebe. Er hat es erreicht, und ihr alle sollet ihm nachfolgen, um wieder zu werden, was ihr waret zu Anbeginn. Amen.